Okay, passt auf. Es ist 2008 und im Internet taucht der letzte Baustein für die Kryptoanarchie auf. Bitcoin. Wobei, das stimmt eigentlich nicht ganz. Es gibt noch keine Bitcoins. Aber was es gibt, ist die Idee von Bitcoin und die ist ziemlich groß. Nur erkennt das damals niemand, denn diese Idee wird erstmal nur an die Krypto-Nerds aus dem Cypherpunk-Umfeld herumgeschickt, auf deren Mailingliste. Absender ist ein gewisser Satoshi Nakamoto, ein Pseudonym. Bis heute weiß keiner, wer genau dahinter steckt. In Kryptokreisen ist dieses sogenannte White Paper legendär. 8 Seiten Konzept, ganz klar, schnörkellos und für Laien erstmal kaum zu verstehen. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required. Genauer gesagt, was schwer zu verstehen ist, das sind die Details, die technische Umsetzung. Völlig klar ist aber, was Satoshi will. What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Satoshi will ein Geld erschaffen, das ohne Banken funktioniert und ohne Staat. Peer-to-peer, sowie die Verschlüsselungssoftware von Phil Zimmermann. Ein Geld, bei dem nicht die Zentralbank den Wert garantiert, sondern ein komplexes kryptografisches Verfahren, dessen Funktionsweise völlig transparent ist. Es soll eine Währung sein, die niemand kontrollieren kann. 2009 geht Bitcoin online. Satoshi Nakamoto generiert den Genesis-Block, den ersten Eintrag auf der Bitcoin-Blockchain. Im Prinzip ist die Blockchain ein öffentliches Verzeichnis aller Bitcoin-Transaktionen. Eine sogenannte dezentrale Datenbank, verteilt auf hunderte Rechner auf der ganzen Welt. Ohne diese Blockchain würde das ganze System nicht funktionieren. Sie ist so gebaut, dass sie niemand manipulieren kann. Kein Eintrag kann jemals gelöscht werden. Keiner kann die Blockchain kontrollieren. Das ist das Versprechen. Und in die ersten Codezeilen dieser Blockchain, den sogenannten Genesis-Block, kopiert Satoshi damals eine Überschrift aus der britischen Zeitung The Times. The Times. January 3rd, 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Satoshis Message ist klar. Das Finanzsystem ist kaputt, aber hier ist die Alternative. Bitcoin. Geld ohne Staat. Und dann passiert erstmal ein Jahr lang überhaupt nichts. Bitcoin ist in der experimentellen Phase. Die ganze Welt redet damals über die Folgen der Finanzkrise, ausgelöst durch eine Spekulationsblase auf dem amerikanischen Immobilienmarkt. Und darüber, wie Staaten weltweit versuchen, die Krise irgendwie in den Griff zu kriegen. Über Bitcoin, über Satoshis Vision, seine Alternative zum kaputten System, darüber redet keiner. Aber das soll sich bald ändern. Und das hat was mit WikiLeaks zu tun. Ihr hört Krypto, ein Podcast über den großen Traum vom magischen Internetgeld. Das ist Folge 3. Bitcoin und WikiLeaks. Ich bin Max Netter. Ich bin in Weimar. An dem Ort, an dem ich zum ersten Mal von Bitcoin gehört habe. In der M18, dem Studierendenhaus der Bauhaus-Universität. Hier an diesem Ort treffe ich damals auch regelmäßig auf Fabian. Genau, der Fabian, den ihr schon kennengelernt habt. Der, der heute ziemlich erfolgreicher Kryptounternehmer ist und seine eigene Kryptowährung hat. Damals studiert er zusammen mit mir. Also man denkt immer, man braucht diese ganzen akademischen Titel. So richtig studieren will Fabian aber gar nicht. Für mich hat sozusagen diese Zeit in Weimar eigentlich nur dazu geführt, dass ich Zeit hatte, das zu machen, was ich wollte nebenbei. Das Studium war einfach sozusagen meine Möglichkeit, meine eigene Programmierung, die ich sowieso nebenbei gemacht habe, zu vertiefen. 2009, als Bitcoin auftaucht, bin ich oft hier. Jede Woche ist Redaktionssitzung, Studierendenradio. Von Bitcoin weiß damals keiner von uns, auch Fabian nicht. Was uns damals beschäftigt, so wie alle, ist die Finanzkrise. Eine ganze Sendung machen wir dazu. Und diese Sendung, die habe ich sogar noch auf einer alten Festplatte gefunden. Darin hört man, wie angespannt die Stimmung damals war. Was gab es so einen besonderen Tag? An dem Tag ist der DAX 30 innerhalb von 3,5 Stunden um 11% ins Minus gefallen. Also sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Auch, glaube ich, komplett in der Geschichte des DAX 30. Sowas gab es bisher noch nicht. Nee. Und die werden noch mit Banken und werden noch beschuldigt, kriege ich noch ihre Managergehälter, kriege ich noch ihre Abfindung und wir dürfen hier den ganzen Kram bezahlen. Was sagst du, ist die Kinderseelsorge, das Telefon auch gestrichen und, ja, und stecken das da, statt das da. Weil sie ja keine 100.000 Euro haben. Ja. Aber da haben sie Milliarden für die Hyperreal und allen Scheißdreck und dann liegen die Leichen im Keller bei denen rum und hier haben sie nichts hier für die Alten und für die Armen. In deutschen Großstädten versammeln sich damals Menschen unter dem Namen Occupy. Demonstrieren gegen den Finanzkapitalismus. Einige campen sogar vor dem Gebäude der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Es ist sehr unsicher, weil sich die Welt gar nicht ein neues System wird vorstellen können. Also es gibt natürlich andere Möglichkeiten, gäbe es schon. Aber ich glaube in dieser Welt noch nicht. Da müssen noch 100 bis 100, 200 Jahre vergehen, bevor ein neues System eventuell Fuß fassen könnte. Damals geht ein großes Geraune um die Welt. Viele hinterfragen das bestehende System. Auch Fabian. Also ich habe mich schon immer mit alternativen Themen beschäftigt und mir war auch relativ klar, dass das Finanzsystem so wie es ist nicht funktioniert. Das war mir schon damals klar. Und als dann die Finanzkrise kam, ja, das war eine Bestätigung von dem, was ich halt schon Jahre vorher mitbekommen habe und eigentlich erwartet hatte. Damals, da haben wir alle, wie gesagt, noch keine Ahnung von Bitcoin. Von dem erfahre ich erst später. Und zwar genau an diesem Ort hier, der M18. Dort, wo damals immer unsere Redaktionssitzung stattfindet. 3 Jahre später. Es ist 2012. Fabian und ich studieren immer noch in Weimar. Inzwischen ist es auch 3 Jahre her, dass Satoshi Nakamoto die Überschrift aus der Times in den Genesis-Blog kopiert. Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Angela Merkel ist immer noch Bundeskanzlerin. Europa ist unser Schicksal und unsere Zukunft. Nummer 1 Hit in Deutschland ist Gangnam Style. Im Fernsehen läuft die 5. Staffel Breaking Bad und es ist immer noch Krise. Die Staaten der Eurozone haben sich hoch verschuldet, haben Milliardenkredite aufgenommen, um ihre kaputten Banken zu retten. Und deshalb besteht unsere besondere Verantwortung als größte Volkswirtschaft in Europa darin, unsere Kräfte glaubwürdig einzuschätzen, damit wir sie für Deutschland und Europa mit voller Wirkung einsetzen können. Wahrscheinlich war ich da auf dem Weg zur Redaktionssitzung. Gerade habe ich mir einen Kaffee geholt. Okay, ich komme also hier aus dem Café. Ja, ich glaube, hier muss er ungefähr gehangen haben. Ich bleibe vor einem grauen Kasten stehen, aufgestellt von einem unserer Kommilitonen, Max Albrecht. Da hing es einfach an der Wand, unten vor dem Café. Auf dem Kasten steht Bitcoin für Euro und dann noch ein Wechselkurs. Ein Bitcoin gleich 6,37 Euro. Der Automat ist so einer, wie man ihn aus Kneipentoiletten kennt, die seit den 70ern nicht renoviert wurden. Kondome werden damit normalerweise verkauft. Es gibt einen Schlitz zum Geldeinwerfen und unten drunter 2 Edelstahlschubladen. Kein Touchscreen, nicht mal ein Display ist verbaut. Ein mechanisches Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Also wenn man da rauskommt und da hat man vielleicht gerade 3 Kaffeegläser zurückgebracht und man hat jetzt so sein Pfandgeld, was vielleicht wenn man nicht aufpasst, gleich weg ist. Und das kann man jetzt da reinstecken. Man steckt also etwas Wechselgeld in den Kasten und zieht an einer Schublade. Ich habe das damals nicht gemacht. In der Schublade liegt eine kleine Schachtel und in der Schachtel ein Zettel. Darauf ein kurzer Text. Thank you for converting your Euro in Bitcoin. They are stored in a special account called a wallet. Unter dem Text eine lange, lange Abfolge von Buchstaben und Ziffern. Was du dann auf dem Zettel hattest, war quasi der Zugang zu dem Online-Wallet. Also das wäre jetzt äquivalent zu, dass ich habe dir irgendwo ein Konto eingerichtet und dann gebe ich dir die Zugangsdaten und den PIN. Und dann kannst du dich da einloggen und dann siehst du, dass es dort ist und von dort weiter überweisen. Dieser graue, unscheinbare Kasten, das ist ziemlich wahrscheinlich der erste Bitcoin-Automat der Welt. Und dass der ausgerechnet in Weimar hängt, ist natürlich ein Riesenzufall. Warum Max diesen Automaten baut, hat mit einem Video zu tun, das 2010 plötzlich im Internet auftaucht. Ein Video, das die ganze Welt in Atem hält, das die Grausamkeit des Irakkriegs zeigt und das einer der Gründe ist, warum eine junge Frau ziemlich lange ins Gefängnis muss. Und irgendwie sorgt dieses Video auch dafür, dass das nerdige Internet-Experiment Bitcoin so richtig durchstartet. Es gibt einen berühmten Chat, der die ganze Geschichte von damals erzählt. Folgende Situation. Es ist der 21. Mai 2010. Vor wenigen Wochen ist das Video aufgetaucht. Eine junge US-Soldatin, die damals noch als Mann lebt, kontaktiert einen Hacker. Im Internet, Adrian Lamo. Sie will dem Hacker ihre Geschichte erzählen, weil sie sonst niemanden hat, mit dem sie darüber sprechen kann. I'm an Army Intelligence Analyst, deployed to Eastern Baghdad, pending discharge for adjustment disorder. Sie schreibt, dass sie gerade in Bagdad stationiert ist, Irakkrieg, als Analystin beim amerikanischen Militärgeheimdienst. Und dass sie kurz davor steht, aus dem Dienst entlassen zu werden, wegen psychischer Probleme. Keine Antwort. 10 Minuten vergehen. Die Soldatin schreibt weiter. I'm sure you're pretty busy. Sie fragt. If you had unprecedented access to classified networks, 14 hours a day, 7 days a week, for 8+ months, what would you do? Was würdest du tun, wenn du Zugang zu geheimen Netzwerken hättest? Jeden Tag, monatelang. And you saw incredible things, awful things, things that belonged in the public domain and not on some server stored in a dark room in Washington, D.C. What would you do? Stell dir vor, du hättest in diesen Netzwerken unglaubliche Dinge entdeckt, schreckliche Dinge, die an die Öffentlichkeit müssen. Guantanamo, Bagram, Bucha, Taji, VBC for that matter. Things that would have an impact on 6.7 billion people. Stell dir vor, du hättest Zugriff auf alle internen Infos über den Irakkrieg und Botschaftsdokumente, die zeigen, wie wir die dritte Welt ausbeuten. A database of 500,000 events during the Iraq War from 2004 to 2009 with reports, date time groups, LATLAN locations, casualty figures or 260,000 State Department cables from embassies and consulates all over the world. Explaining how the first world exploits the third, in detail, from an internal perspective. Den Chat haben wir übrigens nachsprechen lassen. Die US-Soldatin, die damals diese Nachrichten schreibt, heißt Chelsea Manning. Bis heute beschäftigt sie sich mit Kryptographie für ein Unternehmen namens NIM. Ihre Geschichte als Whistleblowerin wäre ohne Kryptographie undenkbar gewesen. 2022 treffe ich sie auf einer Krypto-Convention in Berlin. You know, you sort of see the rise of encryption as being a tool in this time frame, more VPN usage, the development and the rise of Tor, the experimentation to the quote-unquote dark net, and then you had blockchain and Bitcoin sort of coming out of that. Als Manning damals mit dem Hacker chattet, ist die Cypherpunk-Vision vom freien Internet zum Greifen nah. Es gibt Phil Zimmermans PGP, das verschlüsselte Kommunikation ermöglicht. Es gibt das kleine Experiment namens Bitcoin. Und es gibt das Tor-Netzwerk, mit dem jeder unerkannt im Internet surfen kann. Auf Grundlage des Tor-Netzwerks entsteht damals eine anonyme und unzensierbare Version des Internets, die heute meistens Darknet genannt wird. Bekannt wird das Darknet später vor allem durch den Drogenmarktplatz Silk Road, der 2011 online geht. Eine Art eBay für alle möglichen illegalen Substanzen, mit Kryptotechnologie vor staatlichem Zugriff geschützt. Aber auch Whistleblower wie Chelsea Manning nutzen das Tor-Netzwerk. So können sie anonym mit Journalisten Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel eben mit WikiLeaks. Tor was certainly available and I used that at the time and it worked, the information got out, so. Dieses anonyme Tor-Netzwerk verwendet Manning damals, um ihre eigenen Spuren zu verwischen. Keiner kann mehr nachweisen, dass sie die Dokumente kopiert hat. Am 22. Mai 2010 schreibt Manning an den Hacker: Let's just say, someone I know intimately well has been penetrating US classified networks, mining data like the ones described, and been transferring that data from the classified networks over the air gap onto a commercial network computer, sorting the data, compressing it, encrypting it, and uploading it to a crazy white-haired Aussie who can't seem to stay in one country very long. Stell dir vor, jemand, und damit meint sie sich selbst, hat diese ganzen geheimen Dokumente heruntergeladen, verschlüsselt und an einen verrückten, weißhaarigen Australier geschickt. It's important that it gets out. I feel, for some bizarre reason. Der verrückte, weißhaarige Australier, das ist Julian Assange. Auch einer, der sich in den 90ern auf der Cypherpunk-Mailingliste rumgetrieben hat. Jetzt betreibt er WikiLeaks, eine Webseite, die Verschlüsselungstools nutzt, um es Whistleblowern zu ermöglichen, anonym Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und das klappt auch. Als Manning dem Hacker ihre Geschichte beichtet, da hat Assange bereits angefangen, die Dokumente zu veröffentlichen. It might actually change something. Manning hofft, jetzt wird sich etwas ändern. Jetzt wird die Welt endlich die Wahrheit erfahren über die Politik und die Kriege der USA. So, my feeling about the word cypherpunk is fundamentally it is about the individual versus the powerful. Whether it's powerful individuals or powerful institutions or powerful corporations or powerful states. Bei der Cypherpunk-Vision, sagt Manning, geht es um das Recht des Individuums gegenüber den Mächtigen, also Unternehmen, Institutionen oder Staaten. Die Mächtigen haben die Kontrolle über die Informationen. Und Whistleblower wollen dieses Wissen an die Öffentlichkeit bringen. Kryptographie macht das erst möglich. Durch sie können Whistleblower anonym bleiben. One of the interesting differences between today in 2022 versus 2010 is that we're just so awash in information now. Let's look at Ukraine, for example. I had far more information available to me at my laptop in 2022 about what was going on in with the Russian invasion of Ukraine than I did as an intelligence analyst with, you know, the full gambit of US intelligence apparatus in Iraq in 2010. Manning sagt, heute ist die Situation völlig anders. Heute hat sie alleine hier auf ihrem Laptop mehr Informationen über die Ukraine-Invasion Russlands, als sie damals 2010 beim Militärgeheimdienst über den Irakkrieg hatte. I've certainly noticed the trend towards states just spreading misinformation or disinformation instead of trying to hide things now. Manning glaubt, heute ist Geheimhaltung nicht mehr das Wichtigste für die Mächtigen. Stattdessen verbreiten sie Desinformation und hoffen, dass die Wahrheit im großen Rauschen untergeht. Aber 2010 ist das eben noch völlig anders. Da haben Mannings geleakte Geheimnisse noch enorme Sprengkraft. Besonders ein Video sorgt für ziemlich viel Aufregung. Collateral Murder. Darin sieht man, wie US-Soldaten vom Hubschrauber aus lachend Menschen erschießen. Mehrere irakische Zivilisten und zwei Reuters-Reporter. Dieses Video, das ist wirklich schwer anzuschauen, auch heute noch. In den USA gerät damals aber nicht nur die Regierung unter Druck, sondern auch WikiLeaks. US-Politikerinnen und Politiker nennen das Video Propaganda, die Veröffentlichung geheimer Dokumente Spionage und Verrat. Schließlich wird der politische Druck zu groß. Die Zahlungsdienstleister PayPal, Mastercard und Visa sperren alle Zahlungswege an WikiLeaks. Niemand kann WikiLeaks jetzt noch Geld überweisen. Markus Beckedahl, der Gründer von Netzpolitik.org, erlebt das damals live mit. Es war ein politisch motivierter Angriff auf eine freie Medienplattform durch nicht rechtsstaatliche Einwirkung auf zentralisierte Bezahlsysteme, in diesem Fall Visa und Mastercard, so, also wie aus einer Bananenrepublik durch irgendwie Zurufen von Politikern haben die einfach mal die Dienste abgeschaltet für WikiLeaks aus rein politischen Gründen, die einfach ja, nicht rechtsstaatlich waren. Auch John Perry Barlow, die Stimme des freien Cyberspace, mischt sich auf Twitter in die Debatte ein. Am 8. Dezember 2010 ruft er dazu auf, sich direkt bei Visa und Mastercard über die Blockade zu beschweren. Visa and Mastercard have a phone number where customers can tell them that blocking hashtag WikiLeaks is not an option. In der damals noch recht kleinen Bitcoin-Community ist die Aufregung groß. 10. November 2010. Im Bitcoin-Talk-Forum legt ein User einen neuen Thread an. Hey, I wanted to send a letter to WikiLeaks about Bitcoin, since unfortunately they've had several incidents where their funds have been seized in the past. Anyone know where to send a message to them? Hey, schreibt Genjix. Ich würde gerne WikiLeaks von Bitcoin erzählen. Wie kann man die kontaktieren? Eine Person mit dem Namen Caveden antwortet. Bitcoins could be really useful to them. Good idea. I don't know the answer to your question though. Sorry. Ja, Bitcoin könnte denen wirklich was bringen. Aber ich weiß auch nicht, wie man die am besten erreicht. Noch jemand mischt sich ein. Shadow of Harbinger. Yeah, this may be good for WikiLeaks, but not necessarily good for Bitcoin. If Bitcoin becomes publicly associated with WikiLeaks before going semi-mainstream, then it will be viewed by the ruling class, read US government, as a tool for doing money laundering and another grey business. This may make Bitcoin be considered by governments as a serious threat, and they will start fighting it too soon, holding back mainstream adoption. Das Argument? Wenn Bitcoin von vornherein mit WikiLeaks in Verbindung gebracht wird, könnte das schlecht sein für Bitcoin. Es könnte verhindern, dass Bitcoin allgemein akzeptiert wird. Let's encourage WikiLeaks to use Bitcoins. And I'm willing to face any risk or fallout from that act. Basically, bring it on. Eine andere Person ist bereit, das Risiko einzugehen. Lasst uns WikiLeaks auffordern, Bitcoin zu verwenden. Los geht's. Am 5. Dezember 2010 schreibt Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto höchstpersönlich eine Warnung. Auf geht's? Auf keinen Fall. No, don't bring it on. The project needs to grow gradually, so the software can be strengthened along the way. Bitcoin is a small beta community in its infancy. Bitcoin sei noch zu fragil, zu instabil. Satoshi befürchtet, bei einem Ansturm auf Bitcoin könnte das ganze Netzwerk zusammenbrechen. You would not stand to get more than pocket change, and the heat you would bring would likely destroy us at this stage. Was da passiert, ist gar nicht so ungewöhnlich. Damals mischt sich der mysteriöse Erfinder von Bitcoin noch ziemlich regelmäßig ein. Trotzdem kann er nicht verhindern, dass Menschen Bitcoin anders nutzen wollen, als er sich das vorstellt. Und eigentlich will er das auch gar nicht. Denn Satoshi hat das Bitcoin-Netzwerk ja absichtlich so konzipiert, dass niemand es kontrollieren kann. Nicht mal er selbst. Bitcoin ist in der Welt. Was damit passiert, liegt nicht mehr in seiner Hand. Am 10. Dezember 2010 erscheint in der Zeitschrift PC World ein Artikel. Could the WikiLeaks scandal lead to new virtual currency? Entsteht durch den WikiLeaks-Skandal eine neue virtuelle Währung? Bitcoin wird auf einmal ernst genommen, auch von den Mainstream-Medien. Durch den Fall WikiLeaks kann jetzt jeder an einem konkreten Beispiel sehen, wofür Bitcoin gut ist. An allen Institutionen vorbei Geld überweisen, direkt von Person zu Person. Niemand kann Bitcoin einfach ausschalten, auch die Regierung der USA nicht. Einen Tag nach diesem Artikel in der PC World postet Nakamoto seine letzten Nachrichten. It would have been nice to get this intention in any other context. WikiLeaks has kicked the hornet's nest and the swarm is headed towards us. WikiLeaks hat in das Hornissennest getreten und der Schwarm nähert sich. Es wäre schön gewesen, diese ganze Aufmerksamkeit in einem anderen Kontext zu bekommen. Kurze Zeit darauf verschwindet Satoshi Nakamoto, der bis heute unbekannte Erfinder von Bitcoin. Für immer. Ein halbes Jahr später führt WikiLeaks Bitcoin als Zahlungsmittel ein. Und WikiLeaks hatte natürlich auch das Glück, dass, sagen wir mal, sehr viele Unterstützer auch aus so einem eher Bitcoin-freundlichen Umfeld kamen und dass man halt darüber eigentlich sehr gut irgendwie Geld bekam, möglicherweise mehr, als man durch Kreditkartenzahlung erhalten hätte. Und Manning? Die Frau, die diese ganze Aufregung mit ihrem Leak ausgelöst hat, die Whistleblowerin, deren Geschichte wird schnell bekannt. Aber das liegt nicht an den anonymen Krypto-Tools, die sie verwendet. Die sind tatsächlich sicher. Manning wird verraten, und zwar von der einzigen Person, der sie damals in einem Chat ihre Geschichte erzählt. Vom Hacker Adrian Lemmo. So, und jetzt kommt wieder der Moment ins Spiel, in dem ich zum ersten Mal von Bitcoin höre. Durch den wahrscheinlich ersten Bitcoin-Automaten der Welt, der auf einmal in Weimar im Haus der Studierenden hängt. Der war für den Künstler Max Albrecht damals vor allem ein politisches Statement. Der Aufhänger auf jeden Fall, warum ich mich künstlerisch damit beschäftigt habe, war WikiLeaks, die gesagt haben, so kann man uns jetzt noch Geld spenden, weil Visa uns gesperrt hat und Mastercard und die ganzen quasi alten Zahlungsdienstleister auf Geheiß der US-Regierung jetzt quasi keine Spenden mehr dahin leiten. Aber gleichzeitig sind wir natürlich auch noch mitten in der Euro-Krise. Das war so der Ansatz, quasi man kann seine Euros jetzt retten, indem man sie umtauscht. War so ein bisschen die lustige Idee da dran. Und das kann man jetzt da reinstecken und dann kann man das WikiLeaks schicken. Diese Mischung aus Finanzkrise und WikiLeaks-Blockade, der Artikel in der PC World, das alles sorgt dafür, dass Bitcoin jetzt plötzlich überall auftaucht. Auf den Transparenten der Occupy-Bewegung, im US-Magazin Forbes, sogar die deutsche Wochenzeitschrift Zeit fragt, ob Bitcoin eine Lösung sein kann. Und er taucht natürlich im Internet auf Blogs und auf YouTube. Erinnert ihr euch noch an die Declaration of Independence of Cyberspace? Die Unabhängigkeitserklärung für das Internet, geschrieben von John Perry Barlow? So eine entsteht damals auch für Bitcoin. The Declaration of Bitcoin's Independence, geschrieben von Julia Turiansky und veröffentlicht im Bitcoin Magazine. We've been brought to a point where it's become necessary to dissolve the bond between currency and institution. In einem Video kann man sich diese Erklärung anschauen. Eingesprochen von den damals wichtigsten Stimmen des Bitcoin-Space. Neben Turiansky spricht zum Beispiel der antikapitalistische Aktivist Enrique Duran. Aber auch Typen wie der Verschwörungstheoretiker Paul Joseph Watson. We've been cyclically betrayed, lied to, stolen from, extorted from, taxed, monopolized. In meinen Augen ist der Text ein ziemlich überdrehtes Ding. Er bezieht sich auf Barlow, aber übernimmt auch Formulierungen aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Spied on, inspected, assessed, authorized, registered, deceived and reformed. Wir wurden ökonomisch entwaffnet und versklavt. And then there was Bitcoin. Bitcoin ist gegen das Establishment, gegen das System, gegen den Staat. Der Staat ist das Problem. Bitcoin ist die Erlösung. Bitcoin is inherently anti-establishment, anti-system and anti-state. Die Kryptoanarchisten machen Institutionen überflüssig. The internet is anarchy and cryptocurrencies are the printless fingers of the internet. Das Internet ist Anarchie und Kryptowährungen sind die Finger des Internets. Finger, die keinen Abdruck hinterlassen. Okay, so muss man sich die Stimmung damals wahrscheinlich vorstellen. Ziemlich euphorisch, aber eben auch ein kleines bisschen überdreht. Einmal kurz durchatmen. Ich fasse mal kurz zusammen. Bankencrash, Eurokrise, dann die Leaks von Chelsea Manning und die WikiLeaks-Blockade. Mittendrin in dieser Zeit taucht also jetzt Bitcoin auf. Und einige sehen in diesem kleinen Internet-Experiment eine Alternative zum kaputten System. So wie sich Satoshi und die Cypherpunks erhofft hatten. Und Fabian? Obwohl der damals mit mir und Max Albrecht in Weimar studiert, ist der Bitcoin-Automat an ihm vorbeigegangen. Dabei ist das doch eigentlich genau sein Thema. Eine neue Welt im Internet. Eine Revolution des Finanzsystems. Aber Fabian, der erfährt erst ein Jahr später von Bitcoin. Natürlich im Internet. Also ich habe 2013 auf einer Webseite gesurft und da stand irgendwo in der Ecke: Canadian wants to sell house in Bitcoin. Kanadier will sein Haus in Bitcoin verkaufen. Es ist der wahrscheinlich seltene Fall, in dem ein doofer Clickbait-Artikel das Leben eines Menschen komplett auf den Kopf stellt. Und da dachte ich, okay, wow, das ist ja interessant. Jemand will sein Haus in irgendwas verkaufen, was ich noch nie gehört habe. Also da muss ja jemand schon ziemlich viel Vertrauen in dieses Etwas, was ich noch nie gehört habe, haben. Und das war meistens so ein Media-Link, der wie so eine Art Werbung unten an den Artikeln dran ist und man denkt halt, das ist eher so Spam oder ja, nicht wahr. Aber Fabian, der klickt drauf. Und als Bitcoin kam, das war eigentlich genau die Antwort und eigentlich überhaupt die Lösung zu diesem Problem. Und jetzt konnte man tatsächlich Geld oder eine Zahl oder einen Wert global um die Welt schicken und keiner war in charge, also keiner hat darüber die Kontrolle. Am 24. März 2013 twittert Fabian, Bitcoin ist die Zukunft. Für mich klang einfach dieses Protokoll und diese Idee einfach so wahnsinnig einflussreich und so bedeutsam, weil ich verstanden habe, was das eigentlich überhaupt auslösen kann. Wenn du zum ersten Mal ein Geldsystem hast, das nicht von einem Staat oder von einer einzelnen Institution ausgegeben wird, von einem König oder von einer Bank oder von irgendeiner Vertrauensinstitution, sondern was nur auf Mathematik und Konsensus basiert. Und das Wichtige hier ist Konsensus. Für Fabian ist schnell klar, was hier passiert, das ist nicht weniger als eine Revolution. Ich habe dann damals alles extra Geld, was ich hatte, das waren so 100 Euro im Monat, in Bitcoin gesteckt. Also ich habe so viel Bitcoin gekauft, wie ich konnte, weil ich einfach wusste, das wird riesig. Das war Folge 3 von Krypto. Bitcoin und WikiLeaks. In der nächsten Folge geht es darum, wie Fabian immer tiefer in die Kryptoszene eintaucht. Und wir lernen einen Menschen kennen, der in Krypto etwas ganz anderes sieht. Keine Revolution, sondern eine Wette. Auf das ganz, ganz große Geld. Krypto. Der Traum vom magischen Internetgeld. Geschrieben und gesprochen hat diesen Podcast Maximilian Netter. Co-Autor für diese Folge war Klaus Uhrig. Weitere Stimmen: Lauren Chance, Jason Reitzner, Lucie Zelger, Friederike Moster, Darko Velasquez, Dominique Wolniok, Raphael Jouvet und Martha Hennersdorf. Faktencheck: Stefan Paul. Regieassistenz: Dominique Wolniok. Die Regie führten Raphael Jouvet und Maximilian Netter. Schnitt: Mario Weise und Raphael Jouvet. Musik, Aufnahmen, Sounddesign und Mischung: Mario Weise. Cover Artwork: Panaton. Dramaturgie und Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Funkhaus Ost für den Südwestrundfunk 2023. Exklusiv für die ARD Audiothek.